Zum 75. Geburtstag von Genossin Kim Jong-il fand am 10. Februar im Frauenclubhaus in Pyongyang eine Veranstaltung der Mitarbeiterinnen und Mitglieder des Frauenbundes über seine Tugend statt. Die Vortragenden wie Jin Yong-fa, Frau vom antijapanischen revolutionären Kämpfer Pe Kang-nim, und die Mitarbeiterin des Kulturministeriums Kim Sun-fa betonten, Genosse Kim Jong-il, der als leuchtender Stern von Baekdu geboren worden sei und sich als Sohn der Partisanen einen Namen gemacht habe, habe mit der Herrenkameradschaft ein revolutionäres Leben geführt. Kim Jong-il habe sein ganzes Leben lang den härtesten Gewaltmarsch zur Vorortanleitung fortgesetzt und sich für das Erstarken und Gedeihen des Vaterlandes und das Glück des Volkes eingesetzt. Seine unsterblichen Verdienste würden dank des Genossen Kim Jong-un weiter glorifiziert.